Bureau of Investigation. Abraham Goldstein, New York, Bremerhaven. Abraham Goldstein auf dem Weg zu uns. Goldstein. Goldstein. Goldstein. Goldstein. Sagt dir das was? Das war die Berolina. Rat soll morgen früh in mein Büro kommen. Aus welchem Grund? Abraham Jüngele. Alle sprechen. Was bringt er uns? Fünffacher Mord. Wie verurteilt? Ein Gangster, wie er im Buche steht. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Teil 1. 27. bis 4. Juli 1931. Das KDW. Es riecht so aufgeräumt. Neuer Lack. Neue Schuhe, neue Blumen. Eine andere Welt. Wir sind nur Gast. Weniger als das. Blinde Passagiere. Auf dem Dampfer, der uns niemals wohin bringt. Ey, träum nicht, Junge. Der Nachtwächter ist weg. Erster Stock. Er fährt durch ins Erdgeschoss. Mindestens 2 Stunden Ruhe. Gut aus, Baldowat. Ja, für dich immer, Benny. Du würdest eine passable Gangsterbraut abgeben. In New York. Du passablen Traumtänzer. Also, mir wäre nach einem kleinen Walzer, bevor wir Kasse machen. Oh, siehst du die feinen Klamotten da? Bist du mal wieder mit Schuhe? Komm, ganz kurz. Im Anzug wirst du mich nicht wiedererkennen. Denkste. Alexandra Reinhold, Sie sehen umwerfend aus. Nicken Sie ein, meine Dame. Kaufen Sie ein, meine Dame. Bitteschön, gehen Sie schon vor den Preisen. Wir kaufen hoch und niedrig, des Weiteren auch schon Friedrich. Und junge Leute, Ihr Gepäck zum Reisen. Vergiss es doch endlich, Benny, du wirst niemals irgendwo hinreisen. Eben doch. Eine Zugfahrkarte nach Bremerhaven habe ich schon. Was? Das hier wird mein letzter Bruch, Alex. Ich mache mich auf den Weg. Mir wird's hier zu heiß. Ich gehe nach New York. Komm mit. Ich habe ja gesagt, du bist mit Sugar. Dann hau doch ab. In Gedanken nehme ich dich sowieso mit. Na, dann lass mal ein bisschen Reisegeld für dich besorgen. An die Arbeit. Zuerst das Klimpergeld aus den Kassen? Immer nicht mal lochen. Dauert zu lang, ist zu schwer. Lass mal direkt Uhren machen. Ah, Mist. Du bist so zart beseitigt, Benny. Gib mal. Ha. Jetzt die. Scheiße! Oh nein! Au. Kannst du alle Finger noch bewegen? Ja, geht. Dann ist nicht so schlimm. Sieht schrecklich aus, aber das Bluten wird aufhören, wenn wir es abbinden. Wo ist denn dein Messer? Hier. Ja. Ist genau das Richtige für diese neue Konfektion aus dem Hause Mannheimer. Für 3000 Reichsmark? 3000? Sollen wir? Vergiss es, Klamotten nimmt Kali uns nie ab. Schon gar keiner mit Blutspuren. Hier wird keiner los. Ich knote das zusammen. Psst. Schnell weg. Der Nachtwächter kommt zurück. Das glaube ich nicht. Der macht draußen seine Runde. Da stimmt was nicht. Wie auch immer. Wir sollten verduften. Nur wohin? Oh, ist das hell. Scheiße! Verdammte Scheiße! Kanus. Du übers Dach, ich durchs Erdgeschoss. Dann folgen Sie mir. Und wenn Sie dich kriegen? Wir treffen uns am Märchenbrunnen in einer Stunde. Gib mir die Tasche. Und am Märchenbrunnen erzähle ich die Geschichte, wie wir gemeinsam aus dem Land verduften. Die ist so gut. Von mir aus, in einer Stunde. Da hinten! Los, los! Hey, ihr fetten Ärsche! Zeigt mal, was ihr drauf habt! Stehen bleiben! Da! Der will nach unten! Stehen bleiben! Bescheuert! Die waren Vorzüge des Townziehen kennenzulernen? Entschuldigen Sie mal, aber... Ah? Wenn Sie so direkt fragen? Direkt ist mir ein zweiter Vorname. Aber ist das Blut an Ihrer Hand? Ja, aber nicht, was Sie denken. Entschuldigung. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ja, das glaube ich aber auch. Ihn noch retten. Der fällt in den Tod. Hey! Nein. Herr Schwein, Herr Regenschwein. Dafür werdet ihr bluten. Ja, Alex, lass sie büßen. Sie haben alles kaputt gemacht. Entschuldigen Sie meine Verspätung, Herr Weiß. Ich wollte unterwegs noch Geld abheben. Ja? Es war eine riesige Schlange vor den Schaltern. Ah, alles Panikmache. Vertrauen Sie auf den Goldstandard. Warum ich Sie einbestellt habe. Ihr Bruder Severin Rath lebt in den Vereinigten Staaten? Das ist richtig. Und Sie haben ihn dort schon einmal besucht? Sie sind erstaunlich gut informiert. Ihnen sind also US-amerikanische Gepflogenheiten vertraut? Durchaus. Ich habe einen Sonderauftrag für Sie. Die amerikanische Bundespolizei hat uns darüber informiert, dass Abraham Goldstein auf dem Weg nach Berlin ist. Gestern Abend ist er in Bremerhaven angekommen. Wer ist das? Handsome Abe, ein jüdischer Killer. Bekannt dafür, dass er seine Opfer mit einer Remington erschießt. Konnte ihm aber nie nachgewiesen werden. Er hat für jede Tat ein neues Exemplar benutzt. Dann ist das wohl sein Goldstandard. Was will er hier? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass er kommt. Und dass unsere Spitzel in den Ringverein das auch bereits wissen. Irgendwas ist da im Busch. Und wir können definitiv keinen jüdischen Gangster in Berlin brauchen. Darauf hat die antisemitische Presse nur gewartet. Was wollen Sie mit ihm machen? Sie sollen ihn überwachen. Und zwar so, dass er es merkt. Damit er weiß, dass wir ihn im Auge haben. Machen Sie ihm klar, dass er am besten wieder gleich nach Hause fährt. Warum macht das nicht die Fahndung? Ich werde mit Ihnen sicherlich nicht die Zuständigkeiten diskutieren. Bitte? Wachtmeister Kuschke wäre jetzt da. Kuschke? Wegen des Vorfalls am KDW. Ja, natürlich. Einen Augenblick noch. Der Herr Polizeivize. Was ist, wenn er aus einem ganz harmlosen Grund nach Berlin gekommen ist? Ich gehe davon aus, dass ein Ringverein ihn beauftragt hat. Womöglich Johann Marlow. Aber selbst wenn die Ringvereine sich gegenseitig umbringen wollen, geht es um Mord. Und das wollen Sie doch verhindern, Herr Kommissar, oder? Durchaus. Also dann nehmen Sie Herrn Goldstein in Empfang. Und Sie berichten mir persönlich. So, jetzt zu Ihnen. Guten Morgen, Herr Polizeivizepräsident. Ich habe nur meine Pflicht getan. Keine Sorge, die Untersuchung der Mordkommission ist reine Routine. Nehmen Sie sich die Sache nicht zu Herzen, Herr Kuschke. Was ist denn geschehen? Waren Sie mal wieder nicht bei der Morgenbesprechung? Juwelendiebe. Ein Fassadenkletterer ist abgestürzt. Traurig, aber Berufsrisiko. So sehe ich das auch. Was sagst du? Der Vize-Dings denkt wirklich, Johann Marlow hätte den jüdischen Killer bestellt. So stellen die Bullen sich also vor, wie wir unsere Angelegenheiten regeln. Die werden bald merken, die Zeiten ändern sich. Die Stadt wird neu aufgeteilt. Die Straßen tragen bald andere Namen. Und ihr könnt anfangen, den lieben, bösen Dr. M. zu vergessen. Haltet euch lieber um mich. Du hast Nerven, hier aufzutauchen. Die Polente ist hinter dir her. Willst du nicht? Ach nee, du lebender Kartoffelsack. Ach nee, Kalli. Ihr habt die Sache so was von verbockt. Verbockt? Benny ist tot, verdammt nochmal. Wie? Ja, was muss der auch an der Kaufhausfassade rumkraxeln? Der war schuld, wenn er da runterfließt. Arschloch. Der ist nicht gefallen. Der Bulle hat ihn runtergetreten. Was erzählst du da? Der Bulle hat Benny auf die Finger getreten, bis er sich nicht mehr halten konnte. Ja, das kannst du deiner Oma erzählen. Es war noch ein anderer Mann auf der Straße, der muss das auch gesehen haben. Vielleicht meldet er sich. Und wo geht er dann hin? Zu dem Bullen, Mann! Der hat dich doch dann auch gesehen. Wo stehen die morgen hier in meinem Laden? Das ist mir scheißegal. Die haben Benny umgebracht. Ja, bitte, dann geh doch hin und erzähl's dem Bullen. Du wirst schon sehen, was die Aussage von so einem Straßenmädchen bringt. Ich hätte mich mit euch Packjahre erst einlassen sollen. Bei Karstadt und Tietz gab's nie Probleme. Aber du wolltest unbedingt, dass wir das KDW machen. Hier hast du deinen Scheiß. Bist du irre? Pack dir sofort wieder ein! Uhren, Ketten und Ringe. Wie abgemacht. Was soll ich damit, Mädchen? Den Krempel kriege ich doch nicht mehr verkauft. Stich ihn ab und nimm das Geld aus der Kasse. Was? Ich hab gesagt, den Krempel kriege ich nicht mehr verkauft, Mensch. Du nimmst mir das jetzt ab. Benny ist dafür draufgegangen. Ja, also ein 20. Das ist nicht sein Ernst. Das reicht nicht. Das ist nicht dein Ernst. Du weißt doch selber, dass das Zeug verbrannt ist. Die Kasse ist voll bis oben hin und du mieses Drecksarsch bietest 20 Mark für mein Leben. An deiner Stelle würde niemandem diese Geschichte erzählen. Die glaubt dir doch keiner. Mensch, Bullen als Mörder, überleg doch mal. Perl, fahr zur Hölle, du Drecksack. Lass uns danach helfen. So, wollen wir doch mal sehen, ob diese Neuigkeiten nicht vielleicht ganz einträglich sind. Ist doch eine schöne, gute Geschichte. Ja, hallo. Verbinden Sie mich mal bitte mit Stefan 1701. Manche lernen einfach nie, mit wem sie sich nicht anlegen sollten. Fordern die Bank heraus, spielen all in, wollen unbedingt die Fahrt ins Jenseits buchen. Einem scheint es da nicht schnell genug zu gehen. Ratten, Rudi. Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung der... Was? Der Osthilfegelder? Was ist das? Oh Gott. Kaufhausdieb von Polizei in den Tod gehetzt. Ein Idiot. Jetzt schon 4,5 Millionen Arbeitslose. Weißt du, Fritz, wenn man deine Zeitung so liest, ja, kann man denken, die Zeiten sind schlecht. Schlechte Zeiten. Da sind sie doch auch. Kommt ganz auf die Betrachtungsweise an. Für mich sind die Zeiten gut. Na, weil du aus dem Knast raus bist. Wie lange warst du drin? 2,5 Jahre. Ja, 2,5 Jahre. Und jetzt kommst du hier an, um mir das zu erzählen? Warum denn so unfreundlich, Hansen? Ich habe gute Nachrichten. Du darfst ab heute an uns zahlen und nicht mehr an die Berolina. Ja, mit der Kohle. Wenn das Dr. M. hört, ja, dann stehst du bald in der Zeitung, Rattenrudi. Ja? Hä? Mit einem Kreuz neben deinem Namen. Lass uns nicht über das Zeitungswesen diskutieren. Ich sage es nochmal, du zahlst an die Nordpiraten oder du bist ab sofort raus aus dem Geschäft. Wirklich? Du, ich fühle mich ganz sicher unter Dr. M. Schutz. Ah ja? Trau dein Gefühl nicht, lieber deinen Sinn. Was riecht das hier verbrannt? Liegt das an den Flammen da? Oh, es brennt! Es brennt! Was habt ihr gemacht, ihr Schweine? Hilfe! Hilfe! Feuerwehr! Es brennt! Ihr Schweine! Ja, es brennt. Es brennt an allen Ecken und Enden. Linie. Oh. In die andere Richtung vielleicht. So rum. Das ist für mich immer noch die Kaiserlinie. Ich denke, Sie werden begeistert sein, Herr Goldstein. Goldstein. Natürlich, ja. Dumm von mir. Goldstein. Ja, Da sind wir. Ist das nicht fantastisch? Quite nice. Ja. Dann werde ich mal schauen, wo Ihre Koffer bleiben. Please do. Ja, danke. Oh, these Germans are pretty fast. And pretty impatient. Abraham Goldstein? Yeah. German police, may I come in? Yeah. Well, Mr. Goldstein, I have to inform you that the German police is legitimate. Ich hatte gehofft, Sie bringen mir die Koffer. Ich fürchte, da muss ich Sie enttäuschen. Oh, damn. Zigarette. Tja, gerne. Good. Interessant. Wie heißt die Marke? Camel. Was führt Sie zu mir, Officer? Kommissar. Kommissar Rath. Sie sprechen gut Deutsch. Mein Vater stammt aus Berlin. Dann hat er Ihnen sicher auch beigebracht, dass man sich in Berlin anständig benimmt. Da habe ich ganz anders gehört. Aber Sie empfangen jetzt jeden Tourist mit der Bitte um anständig benehmen? Nur Ausgewählte. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Wonach suchen Sie aus? Hautfarbe? Gesichtsform? Religion? Rasse? Nach dem Zweck der Reise. Was ist Ihre? I'm a tourist. Ich schaue mir die Stadt meiner Vorfahren an. Keine weiteren Gründe. Und welche dachten Sie denn? Vielleicht ein Auftrag von einem Ringverein? Mein Vater hat immer gesagt, seine Heimat ist die Land der Dichter und Denker. Jetzt weiß ich, was er meinte. Die Menschen hier haben eine blühende Fantasie. Und Kontakte zum FBI. In New York wurde wegen 5 Todesfällen gegen Sie ermittelt. Ich stehe vor Ihnen. Was sagt Ihnen das? Dass Ihre Mafia-Gang einen guten Anwalt hat. Und um den nicht demnächst bemühen zu müssen, hat mich der Berliner Polizeipräsident ermächtigt, Ihre Fingerabdrücke zu nehmen. Abraham Goldstein. Und wenn ich mich weigere, sie Ihnen zu geben? Lade ich Sie morgen aufs Präsidium vor. Ich kann Ihnen aber gleich sagen, unser Erkennungsdienst ist berüchtigt für seine Wartezeiten. Bringen Sie da lieber ein paar Rätselhefte mit. Okay, gut. Bringen wir es hinter uns. So einfach? Wie ich schon sagte, ich bin als Tourist hier. Dann haben Sie auch sicher nichts dagegen, wenn wir uns anschauen, wie Sie sich die Stadt anschauen. Und was passiert, wenn Ihr Männer nicht mit mir Schritt halten können? Das wird nicht passieren. Darauf wette ich. Die Wette nehme ich an. Wer spielt, kann verlieren. Das sollte man nie vergessen. Hallo. Ich wollte mal hören, wie es meiner Lieblingsjurastudentin geht. Gut, dass du dich meldest. Es gibt Ärger. Welchen? Justizrat Weber ist aus dem Urlaub zurück. Und? Ich darf Kiri nicht länger mit ins Büro nehmen. Hunde verboten. Ab morgen muss sie wieder mit dir in die Burg. Können wir das heute Abend besprechen? Vielleicht kann Greta sie nehmen. Wann kommst du denn? Ach, deshalb rufe ich an. Ich habe von Weiß eine Observierung aufs Auge gedrückt bekommen. Hört sich nach Strafarbeit an. Ich dachte, ich hätte mittlerweile genug gebüßt. Wenigstens wohnt die Zielperson im Excelsior. Kirion. Entschuldige, Charlie, mein Typ wird verlangt. Was gibt's, Gräf? Goldstein ist dabei, das Hotel zu verlassen. Ich komme. Wann denn? Ja, ja, Telefonate führen oft zu Missverständnissen. Vor allem, wenn man Notfallnummern missbraucht. Das mag die Polizei ja auch nicht. Preußische Polizei. Unser Vorbild. Na, du schwule Judensau? Endlich aufgewacht? Ich bin kein Jude. Warum stehst du dann in einem Judenladen? Ja, verkaufst Diebesgut aus dem KDW? Was wollt ihr denn? Du hast uns gerufen. Ich habe Stefan 1701 angerufen, wie der rote Hugo das gesagt hat. Was ich immer gesagt habe, ist, man sollte nie versuchen, jemanden zu bescheißen, wenn man die Spielregeln nicht verstanden hat. Aber die muss Kalle jetzt schleunigst lernen. Also, du hast am Telefon was von Kindermord erzählt? Ein Polizist hätte dem kleinen Benjamin auf die Fingerchen getreten? Und du würdest da jemanden bei der Presse kennen? Das war doch nur ein Spaß. Aber keiner hat gelacht. Ich krieg mich doch nicht selber rein. Nein, du wolltest nur ein bisschen Kasse machen. Ich kenne doch ja keinen meiner Zeitung. Selbst wenn, du wirst mit niemandem mehr reden. Spuck es endlich aus. Wo ist der andere Junge? Der Junge? Der Komplize vom Fassadenkletterer. Der lebt in der Gosse. Ich hab doch keine Ahnung. Ich dann. Aufhören! Bitte! Stefan 1701, die geheimnisvolle Nummer. Wähl Stefan 1701 und erzähl mir deinen Kummer. Für mich gibt es kein Tabu. Ich bin ganz Ohr und hör dir zu. Sag mir alles, was dich quält. Sag's mir leis ins Ohr, du hast richtig gewählt. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. Wähl Stefan 1701, die geheimnisvolle Nummer. Wähl bloß nicht Egon, nicht Willi, nicht Hermann, nicht Rudi, nicht Bo, nicht Mainz. Habe ich da gerade meinen Namen gehört? Stefan 1701. Ring, ring, ring, ring. Und ich sing dich in den Schlummer. Taxi! Hey, Taxi! Hey, Victor! Weg! Hey, hey, I'm walking here! Hey! Hey! Was hast du vor, Abraham Goldstein? Goldstein! Herr Kommissar, da sind Sie ja wieder. Ich muss schon sagen, ist eine ganz schön große Stadt, ihr Berlin. Linie 10-2 nach Tempelhof. Zurückbleiben, bitte. Was wollten Sie im Wedding? Wedding? No, I don't want to get married. Obwohl ich Sie und Ihren Ehrgeiz mag. Sehr witzig. Was haben Sie in der Gaststätte Rote Laterne gemacht? Nur ein allzu menschlich Bedürfnis erledigt. Sie sind durch das Toilettenfenster geklettert und wollten mit der U-Bahn entkommen. Oh, haben Sie etwa Ihren schönen Buick im Wedding stehen lassen? Schien mir eine finster Gegend zu sein. Lenken Sie nicht ab. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie entwischen mir nicht. Mein lieber Officer, wer sagt denn, dass ich Ihnen entwischen wollte? Mich irgendwo hinlegen. Wenigstens ein paar Stunden schlafen. Und wenn ich doch auf diesen Speicher zurückgehe. Hast du vergessen? Da hat doch der alte Brachmanski uns neulich den Hausmeister auf den Hals gehetzt. Wenn ich zu meinem Bruder gehe. Der den die Bullen suchen? Tolle Idee. Führ sie hin. Dann schlagen die zwei Fliegen mit einer Klappe tot. Benny, was hättest du jetzt gemacht? Ich hätte dich in den Arm genommen und dir gesagt, mach dir keine Sorgen. In Amerika gibt's King-Size-Betten. Mehr brauchen wir nicht. Heute Abend auf der Bühne, speziell für euch, frisch aus Amerika zurückgekehrt. The Big Blind! Seit Rattenrudi sich aus dem Kittchen zurückgemeldet hat, meint er, uns auf der Nase rumtanzen zu können. Lass ihn mal, Hugo. Das ist jetzt nur eine kurze Triebabfuhr nach 2 Jahren Bau. Die haben den Kiosk von Hansen abgefackelt. Der hat treu sein Schutzgeld bezahlt. Wenn sich das rumspricht, heißt es, die Berolina kann die Leute auf ihrem Gebiet nicht mehr schützen. Letzte Woche hast du das Wettbüro von denen in der Greifswalde abgefackelt, hm? Ja, ein bisschen Einsatz muss schon sein. Jetzt siehst du mal, was das gebracht hat. Du kennst nicht die Stimmung unter den Männern. Die Straßen verändern sich. Wer sich von Stimmungen beherrschen lässt, der ist verloren. Wir müssen subtiler vorgehen. Wie denn? Also wie damals, als Irgendwer den Bullen einen kleinen Tipp gegeben hat und Rattenrudi mit brennendem Schweißbrenner im Tresorraum am Reichskanzlerplatz erwischt wurde. Ja, ja, die Tippgemeinschaft. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Und ich hab da was eingefädelt, das dir gefallen wird. Ein neuer Joker im Spiel. Du sollst nichts einfädeln, verdammt nochmal. Du sollst dafür sorgen, dass der Laden hier läuft. Das ist doch kein Spiel. Dann mach endlich ernst. Jetzt hör mal gut zu. Du hörst sofort auf, hier den Boss zu spielen. Die Rolle ist 3 Nummer zu groß für dich. Sonst endest du doch wie Wilczek. Haben wir uns verstanden? Voll und ganz, Dr. Es macht wird in der großen Stadt, muss das Spiel um Glück und Geld erneut beginnen. Wer die allerbesten Karten hat, sticht die anderen aus und wird das Spiel gewinnen. Small Blind, Big Blind, kennst du das Kaliber? Wie scheint dein Feind, ist genau dir gegenüber. Unter uns, Marlo hat denn etwa zu mir gesagt: Hugo, ich bin dem Kampf mit den Lordpiraten nicht gewachsen. Dieses Spiel ist blutiger Ernst. Kannst du das nicht bitte regeln? Aber sag mir nicht wie. Du weißt ja, ich stehe am liebsten mit weißer Weste da. Wenn die letzte Karte sticht, wirst du König dieser Nacht. Doch sticht die Karte nicht, wirst du aufs letzte Heck gebracht. Schlaft ihr schon? Fast. Dann schlaft weiter. Ich hab dir Wein übrig gelassen. Danke. Ich glaube, ich brauche was Stärkeres. War was? Ich erzähl's dir morgen. Erzähl ruhig jetzt. Ich lass die Augen zu und bin ganz ohr. Dieser amerikanische Jude hat mich total gelinkt. Wie denn? Er ist vor dem Hotel in ein Taxi und erstmal eine Stunde durch die Stadt gefahren. Dann über Moabit in den Wedding. Lange Verfolgung. Im Wedding ist er in eine Kneipe. Während ich draußen warte, heuert er drinnen irgendwelches Gesocks an. Als ich ihm in die U-Bahn folge, zerstechen die mir die Reifen, schlagen die Scheinwerfer ein und zerkratzen den Lack. Ich habe 3 Stunden gebraucht, den Wagen in eine Werkstatt nach Reinickendorf zu kriegen. Deshalb komme ich erst jetzt. Charlie? Hörst du mir überhaupt noch zu? Mhm. Charlie? Das ist Vieh von einer Elster! Der Calvert liegt bestimmt besoffen in irgendeiner Ecke. Kalli, du hast vergessen, die Tür abzuschließen. Wir haben Glück. Kalli, ich bin's. Ich wollte noch mal mit dir reden. Und einen Blick in deine Kasse werfen. Die du offen gelassen hast? Mist, ich meine die kleinste Münze. Also alles im Tresor. Von dem wir ganz zufällig wissen, wo er sich befindet. Kalli? Schnapsdrossel. Bist du da hinten? Im Hinterstübchen? Das muss ja langweilige Musik gewesen sein, wenn du dabei eingepennt bist. Überall den Schnaps vergossen. Moment. Das ist kein Schnaps. Scheiße, das ist Blut. Kalli, was ist passiert? Zugerichtet. Mein Gott, das Gesicht ist nur noch... Eine blutige Masse. Wusstet ihr, dass es hier auf der Müllkippe tausende von Ratten gibt? Viel mehr als Krähen. Ach ja? Ich habe früher auf einer Deponie gearbeitet. Ja, deshalb. Rattenrudi. Verstehst du? Da bin ich stolz drauf. Die Ratten im Dunkeln, die sieht man nicht. Die schreien nicht wie das Flattervieh. Aber sie greifen blitzschnell an, ohne Mitleid. Interessant. Was hat ihr da eigentlich für ein Wagen? Ist das ein amerikanisches Fabrikat? Ja. Kommen wir zum Geschäft. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Johann Marlow. Der hat das halbe Polizeipräsidium in der Tasche. Was sagst? Und? Er hat eine Schwachstelle, Hugo Lenz. An den kommen wir ganz leicht ran. Über seine Freundin. Zum Beispiel Mario. Alles? Ja, wir brauchen am besten noch einen Sündenbock. Richtig. Jungs, was soll das? Komm, steck die Knarre weg, ja? Nur jetzt bau keine Scheiße hier. Da sind Sie ja lange. Frühaufsteher? Gelegentlich. Kommt Kriminalrat Gennert auch? Ich soll ihm berichten. Kaffee? Meine Assistentin kocht den besten in ganz Berlin. Weckt Tote auf. Ist nur leider unendlich mühsam, ihn den einzuflößen. Sie wollten mir etwas zeigen, Dr. Schwarz? Ja, es geht um diesen namenlosen Jungen vom KDW. Der abgestürzt ist. Haben Sie etwa eine andere Todesursache gefunden? Das nicht. Er ist an den inneren Blutungen gestorben, die er sich beim Aufprall zugezogen hat. Aber? Was ich nicht in den Bericht schreiben wollte, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, ist das hier. Die Finger? Brüche. Hämatome, Prellungen. Vom Sturz aus dem vierten Stock? Nein. Sondern? Es ist glücklicherweise nicht meine Aufgabe, Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dem Jungen kurz vor seinem Absturz womöglich die Hände gebrochen wurden. Komm her und versuch's nochmal! Diesmal steche ich dich ab! Das hätte ich gehört, Kralle. Alex, bist du das? Vicky? Oh, du hast mich ganz schön erschreckt. Ich dachte schon, du wärst Kralle oder so ein Arschloch. Ich dachte, du wärst Kralle. Shh. Was ist denn los? Benny. Benny ist tot. Beim Bruch. Was? Im KDW. Das wart ihr? Ich fass es nicht. Aber Moment. Die Bullen suchen doch nach einem Jungen. Wieso? Woher weißt du das? Fanny hat's erzählt. Die quetschen jeden von uns aus, den sie in die Finger kriegen. Du bist ja verletzt. Kleines Souvenir vom Einschlagen der Vitrine. Ist nicht schlimm. Das ist doch kein Verband. Nee, ist ein Stück von einem Abendkleid für 3000 Reichsmark. Die Alex. Immer mit Stil. Ich hab ja auch was Feines. Willst du eine? Oh ja, ja, ja, ja. Kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Exzellent, Eure Exzellenz. Wann wird denn er beerdigt? Das wissen nur die Bullen. Kennen die seinen Namen? Keine Ahnung. Kriegen sie schon raus. Die Mühe machen die sich doch nicht. Die verschachen den einfach. Wir können denen nicht seinen Namen sagen. Das ist wie verpfeifen. Wir machen einen Anruf. Das war's. Das sind wir ihm schuldig. Ich kenne seinen Nachnamen überhaupt nicht. Singer? Benjamin Singer? Ja, Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Hello. I am Benjamin Singer. And I'm from Berlin. And this is my ticket to New York City. Good morning, officer. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend für Sie, mich bis zum Frühstück zu verfolgen. Sie kriegen noch Ihre Quittung dafür. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Sie haben meinen Wagen demolieren lassen. Officer. Für Sie, Kommissar Rath. Kommissar Rath, zwei Tipps. Erstens, parken Sie in Berlin niemals in der falschen Gegend. Und zweitens, leave me alone. Certainly not. Und das Auto zahlt der preußische Staat. Oh, schön für Sie. Was Sie als preußische Kommissar Rath aber nicht verstehen ist, ich bin Amerikaner. Meine Freiheit ist für mich das Wichtigste. Und wenn man mir die nicht lässt... Drohen Sie mir? Nein. Ich verstehe nur nicht, was ich verbrochen habe, dass Sie mich so behandeln. Es geht nicht darum, was Sie verbrochen haben, sondern darum, was Sie in Berlin verbrechen könnten. Seltsame Art zu denken. Ist die verbreitet in Deutschland oder nur bei der Berliner Polizei? Verbreiteter, als Ihnen lieb sein dürfte. Deshalb jetzt mein Tipp an Sie. Reisen Sie ab. Und bis dahin wird ein Posten vor Ihrem Zimmer im Hotel aufgestellt. Wie zuvor kommen. Ich werde Ihren Zimmerservice sicher zu nutzen wissen. Aha. Goldstein hat Zimmerservice verlangt. Dem Manne kann geholfen werden. Zimmerservice Marke Venuskiller. Serviert im Excelsior. Mit besten Grüßen vom roten Hugo. Liebe Erbsen, jawohl. Das ist heute nicht runter. Im Schleim gibt es doch keine einzige Erbse. Halte die Nase zu, Alex, dann schmeckt sie nicht. Das zwischen die doch alles auf dem Kanal. Boah, hör auf, es knickt ganz nur runter. Hotze. Scheiße. Mann, bitte hör auf, ich muss uns brechen. Guck mal da. Der Typ von der Altarmee spricht mit einem Bullen. Die scheinen sich ja gut zu verstehen. Das ist das Schwein von KDW. Der Mörder. Ich muss weg. Was ist denn? Lenk den bitte ab, ich muss schnell weg. Der guckt schon zu uns rüber. Kommt! Vicky soll ihn ablenken und dann machst du ihn fertig. Wollten Sie zu mir, Herr Wachtmeister? Kann ich was für Sie tun? Geht um einen Jungen aus der Gegend hier, eigentlich um zwei. Ich kenne hier keinen Jungen. Erlaubt mir meine Mutter nicht. Du hast doch gerade mit einem zusammengesessen. Wo ist der hin? Weiß nicht, wen Sie meinen. Er ist abgehauen. Halt! Stehen bleiben! Er soll uns ruhig kriegen. Hab ich dich! Lass mich los, du Schwein! Stich ihn ab. Das Messer weg! Das Messer! Jetzt! Ah! Mein Gesicht! Sei froh, dass Alex dir nur die Fresse verschönert hat. Dafür knall ich dich an! Ich hätte dir die Kehle durchgeschnitten. Halte die! Du bist Unschuldiger! Sieh die Jungen fest! Juban! Kein Wunder, dass dich alle für einen Jungen halten. Niemand rennt schneller als Alex Reinhold. Junger Mann, der Sie es so eilig haben, dürfte ich mal bitte Ihre Fahrkarte sehen? Es geht doch nichts über eine gute Tippgemeinschaft. Gerade gemeinsam mit der Polizei. Sowas muss man pflegen. Johann Marlow hat damit begonnen, ich perfektioniere es. Er kümmert sich um Rat, ich mich um Lanke. Und wie heißt dieser Neue noch? Ah, ja. Andreas Lange aus Hannover. Schreiben Sie bitte Fräulein Steffens. Ein ganz aufrechter, beflissener Kriminalassistent. Vernehmung Polizeileutnant Torno und Hauptwachtmeister Kuschke. Aktenzeichen M31 2706 Tau entziehen. Leider noch zu beflissen, um ihn ins Spiel zu holen. Wo ist Herr Kuschke? Der Hauptwachtmeister wird nicht kommen. Er befindet sich in einem Einsatz. Warum sagen Sie mir das erst jetzt? Weil Sie mich erst jetzt fragen. Wo im Einsatz? Da, wo unser eins die Knochen hinhält, damit die Schreibtischhengste ihren Arsch auf Bürostühlen platt drücken können. Das brauchen Sie nicht schreiben, Fräulein Steffens. Was hindert Sie daran, sachlich zu bleiben, Polizeileutnant Torno? Entschuldigung. Das ist jetzt schon die zweite Vernehmung wegen der KDW-Sache. Man könnte meinen, hier ging es nicht um den Einbruch eines Straßenjungen, sondern um ein Staatsverbrechen. Ja, es gibt Unstimmigkeiten. Ach ja? Was genau? Welche Kollegen befanden sich zum Zeitpunkt des tödlichen Zwischenfalls auf dem Dach des Kaufhauses? Das habe ich Ihnen doch schon gestern gesagt. Bitte nochmal? Ab jetzt bitte wieder mitschreiben, Fräulein Steffens. Mhm. Auf dem Dach befand sich nur Hauptwachtmeister Kuschke. Wo genau? Das müssen Sie ihn selbst fragen. Werde ich. Wie würden Sie ihn einschätzen als sein Vorgesetzter? Pflichtbewusst. Mutig. Der hat Eier. Verliert er manchmal die Beherrschung? Im Gegenteil. Er ist die Besonnenheit in Person. Das deckt sich nicht mit seiner Personalakte. Was genau? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Gibt es Zeugen für den Todessturz? Leider nein. Der Junge hat einfach zu viel riskiert. Was ist mit dem anderen Jungen? Wen meinen Sie? Die Spuren am Tatort weisen darauf hin, dass es einen zweiten Einbrecher gab. Dann werde ich ihn finden. Wie ich gehört habe, wechseln Sie in den nächsten Tagen zu uns in die Burg. Das stimmt. Ich wurde für die Kripo ausgewählt. Haben Sie keine Angst, sich Ihren Arsch auf den Bürostühlen platt zu drücken? Nein. In Deutschland muss ich nun vieles ändern. Und ich freue mich darauf, meinen Beitrag leisten zu können. Bei der Kriminalpolizei. Kreuz acht, Herz acht, höher schreckt das Fieber. Bleib kühl, ganz sacht, beweg dich nicht, mein Lieber. Niemals zur falschen Zeit deinen Trumpf verschenken. Niemals zur falschen Seite deinen Hals verrenken. Niemals den falschen Mann in die Suppe spucken. Niemals, nie und nimmer nicht. Lass ihr niemals in die Karten schauen. Lass unbewegt ein Bogenweg, ein Bogenweg, ein Bogenweg, ein Bogenweg, ein Bogenweg bis zum Morgengrauen. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich im Zimmer bleibe, während Sie hier sauber machen. Ich kann gerne auch später wiederkommen, wenn es Ihnen nicht passt. Oh nein, im Gegenteil. Sie kommen sehr gelegen. Darf ich fragen, saß da noch diese unangenehme Herr im Gang, als Sie kamen? Sie meinen den von der Kripo? Woher wissen Sie, dass er von der Kripo ist? Alle im Hotel wissen, dass die Kripo Sie beobachtet. Ja. Und wissen Sie auch, warum die Kripo das tut? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis, Mr. Goldstein. Oh, you speak English? Of course. A girl should speak if she wants to see the world. You want to see the world? Especially the USA. And I want to see Berlin. Maybe we can unterstützen uns gegenseitig a bit. That would be großartig. What is your name? Marion. Marion. Oh, danke. Das ist ja nicht auszuhalten. Die wollen heute durch die ganze Stadt ziehen. Wenn die auf kommunistische Gruppen treffen, gibt's wieder Ausschreitungen. Oh je, ich muss nachher noch durch die Stadt. Nach Lichtenberg. Arbeiten Sie immer noch bei Weber am Amtsgericht? Behandelt er Sie gut? Ich sag mal so, an Herrn Justizrat Weber lässt sich viel studieren über den preußischen Beamten. Ich verstehe. Dann... Sind Sie vielleicht für ein neues Studiengebiet offen? Welches? Territoriale Grenzen des Strafrechts. Klingt nach einer Herausforderung. Es ist ein internationales Forschungsprojekt, zu dem ich eingeladen wurde. Nach Paris. Herzlichen Glückwunsch. Und ich möchte Sie einladen, mich zu begleiten. Als Ihre Assistentin? Nein, als Kollegin. Und als Hoffnungsträgerin der Berliner Kriminalpolizei. Sie wissen vielleicht... Dass Sie durch die Kriminalanwärterprüfung gefallen sind? Ja, macht nichts. Ist Tagesform. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wann? Wie lange? Schon nächsten Monat. Für ein halbes Jahr. Es ist mir unangenehm zu drängen. Aber ich bräuchte Ihre Antwort bis Ende der Woche. Ende der Woche? Sagten Sie vorhin nicht, Berlin sei nicht auszuhalten? Das ist Ihre Chance, dem Irrsinn hier zu entkommen. Beruhig dich, Mädchen. Sonst kommst du vor der Befragung erstmal einen Tag in die Zelle. Das ist aber kein Spaß dann. Alex, wächst. Reiß dich zusammen. Die wissen nicht, dass du im KDW warst. Und das kriegen sie auch nicht raus, wenn da nicht zufällig dieser Bulle rumläuft. Der kriegt bestimmt eh gerade das Gesicht geflickt. Aber sie werden dich trotzdem in die Mangel nehmen. Und wenn sie deinen Namen erfahren, werden sie wissen wollen, wo Karl ist. Sie wissen, was im Dezember passiert ist. Seit 4 Monaten ist die Miete nicht bezahlt. Sie wissen doch, dass mein Vater krank ist und nicht arbeiten kann. Ich hoffe, nächsten Monat eine Stelle zu bekommen. Ich lass mich nicht länger für doof verkaufen. Dein Vater ist ein Drückeberger. Und du suchst gar keine Arbeit. Du ziehst mit dem Kommunistenpakt durch die Straßen und schreist nach Weltrevolution. Aber für Maulhelden und Schmarotzer ist in dieser Hausgemeinschaft kein Platz. Warum sagst du nicht in dieser arischen deutschen Gemeinschaft, Beckmann? Du ziehst doch auch mit deinen SA-Kumpels durch die Straßen. Bitte, Herr Beckmann, das ist mein Fall. Alex, halt dich da raus! Deine Schwester hat wenigstens noch Sinn für Anstand. Welcher Nazi weiß denn was von Anstand? Horst Wessel, der Zuhälter? Oder Röhm, der Perversling? Euer Hitler wird von der Industrie bezahlt. Spar dein Geschwafel für die Gosse. Am Samstag ist Zwangsräumung. Herr Beckmann, ich habe meine Stelle bei Wertheim verloren. Karl und ich, wir bemühen uns wirklich sehr, dass wir wieder... Hübsches Mädchen wie du kann immer Geld verdienen. Du Schwein. Im Westen suchen sie hübsche Dinger, die so jungenshaft aussehen wie du. Wie alt bist du? 16? Du gehst auch für 14 durch. Verrecke, du Drecksschwein! Nein, nein, nein! Das hast du verdient. Du Nazi-Sau. Karl, was machen wir jetzt? Nichts. Du gehst einfach in die Wohnung und ich hau ab. Und wenn die Bullen fragen, dann sagst du, ich bin seit Tagen nicht hier gewesen. Bin auf Arbeitssuche. Kriegst du das hin? So, Mädchen, jetzt bist du wieder wach, was? So, angekommen. Ausgestiegen. Mach dir keine Sorgen, Alex. Immer hier lang. Genau. Du bist stark. Du wirst Karl nicht verraten. In einer fremden Stadt braucht man eine Waffe. Aber wo kriegt man die her? Vielleicht bei Schmidi. Richard Eisenschmidt. Werkzeuge aller Art. Zürcher Typ, düsterer Raum. Letzte Wahl. Aber Mr. Goldstein kennt sich eben nicht aus in Berlin. Sie haben einen Remington für mich? Wenn Sie das sagen. Hier. Eigentlich hatte ich Sie gestern erwartet. Sagen wir so, ich musste erst dafür sorgen, dass mein Besuch bei Ihnen Privatsache bleibt. Verstehe. Leider habe ich für die Remington nicht allzu viel Munition. Nicht nötig. Für meine Zwecke reichen die paar Kugeln hier. Alter, ich bin da, ich muss hier rüber. Steigen Sie ein, Herr Kommissar. Marlo. Je schneller Sie einsteigen, desto kleiner die Chance, dass einer Ihrer Kollegen Sie sieht. Fahren Sie mal eine Runde um Pudding, Liang. Selbstverständlich, Dr. Mado. Schön, Sie wiederzusehen, Herr Kommissar. Die Freude ist nicht ganz meinerseits. Das ist unklug, mich in so einer Angeberkiste vor dem Präsidium abzufangen. Es ist unklug, telefonisch nicht erreichbar zu sein. Und mich wundert Ihre Wortwahl. Fahren Sie nicht auch so eine amerikanische Angeberkiste? Der Buick ist gebraucht. Erzählen Sie das so Ihren Kollegen, damit keiner weiß, woher Sie die Kohle haben? Was wollen Sie? Hugo Lenz. Der Vorsitzende des Ringvereins Berolina. Ihr Mann? Ist verschwunden. Warum kommen Sie damit zu mir? Damit die Ermittlungen gleich in die richtige Richtung gehen. Und die wäre? Die Nordpiraten. Und? Soll ich die einfach alle festnehmen? Es gab Vorfälle. Der Kiosk von einem Geschäftspartner wurde in Brand gesetzt und ein anderer Geschäftspartner wurde ermordet. Und jetzt ist Hugo Lenz verschwunden. Das ist kein Zufall. Ich kann nichts für Sie tun. Ich arbeite an einem anderen Fall. Was ist Ihr Problem? Seien Sie kreativ. Amerikanisch. Das lieben Sie doch, hm? Jazz, Kokain, Angeberkisten. Und die junge Dame, mit der Sie im Plaza waren. Nennen Sie die nicht sogar Charlie? Lassen Sie die Finger von Frau Ritter. Dann legen Sie Hand an den Fall von Herrn Lenz. Keine Aussage der Beschuldigten? Nicht einmal ihre Personalien. So geht das nicht. Ja, wenn sie nichts sagt, kann ich auch keine Personalien. 3 gegen 1. War ja klar. Vielleicht ist sie taubstumm. Aber die Junge kriegen wir weich. Kannst du mich verstehen? Ist bestimmt vom Sozialamt. Die ist nicht Tante. Taubstumm. In der U-Bahn konnte sie noch schimpfen wie ein Rohrspatz. Nur seit wir sie vernehmen wollen, sagt sie keinen Ton mehr. Fräulein Ritter, Sie kümmern sich um das Mädchen. Ich komme nach meinem Termin mit Dr. Keller noch mal rein und unterschreibe den Haftbefehl. Machen Sie den bis dahin fertig. Und auch bitte die Akte Ferment, ja? Die muss bis 12 fertig Guck sein. Guck mal, die hat ja fast so viel Blut im Bauch wie du, Alex. Der Chef ist aber auch ein Idiot. Setz dich doch bitte. Du bist bestimmt müde. Lass dich trotzdem nicht um den Finger wickeln. Wie alt bist du denn? Geben Sie sich keine Mühe. Die sagt keinen Ton. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen... Wir müssen wenigstens wissen, wie du heißt. Sag einen falschen Namen. Das kriegen die nie raus. Also wenn Sie meine Meinung hören wollen, das ist einer von den Gören, die sich in der alten Achsenfabrik rumtreiben. Drüben am Schlachthof. Scheiße, Alex. Alles gesagt. Woher kennen die Fabrik? Ich kenne doch mein Revier. Herr Wachtmeister, mit dieser Einstellung wundert es mich nicht, dass Sie nicht in der Lage sind, die Personalien der Beschuldigten festzustellen. Als Beamter des preußischen Staates sollten Sie mehr Sachlichkeit walten lassen. Wenn Sie so ein Gehör tritt und kratzt, möchte ich mal sehen, wie sachlich Sie bleiben. Ich muss mich von so einer Asozialen beschimpfen lassen, weil ich Uniform trage. Und ich muss Angst haben, dass die ihre Kumpels holt, die mich zu Brei schlagen. Ist doch alles schon passiert. Danke für die Idee, Fitzack. Öffnen Sie dem Mädchen die Handfessel. Wie bitte? Und verlassen Sie den Raum. Guck noch mal ganz traurig. Sie sind der Boss. Sie oder Ihre Uniform machen mir Angst. Die traut sich was. So, Mädchen. Wehe, du machst Dummheiten. Ich stehe vor der Tür. Sehr gut. Dann nimm das Fenster. Rauchst du? Hier, nimm eine von meinen. Mach und sag trotzdem nichts. Ich habe auch mit 15 angefangen. Netter Versuch. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Sag, die habe ich mir beim Bruch im KDW verletzt. Du hattest einfach kein Geld für den Fahrschein, oder? Genau. Einfach kein Geld. So einfach. Nick mal schüchtern. Du musst keine Angst haben. Wir werden dir nicht den Kopf abreißen. Ich bin auch mal von einem Schaffner erwischt worden. Da war ich ungefähr so alt wie du. Aber davon ist die Welt nicht untergegangen. Augenblick bitte. Was ist los? Kommunisten, sie rücken auf das Gebäude vor. Alex, dein Moment. Auf die Kommunisten ist Verlass. Aber die kriegen gleich Saures. Das Fenster, Alex. Renn! Kommen Sie, schnell hier. Wo ist denn die Göre? Oh nein. Sie haben sie entkommen lassen? Tschüss, Fräulein Ritter. Danke für die Zigarette. Und suchen Sie sich nächstes Mal jemand Dümmeres, wenn Sie barmherziger Samariter spielen wollen. Die Alex ist zu schnell für Sie. Denn Schnellsein ist das Einzige, was uns bleibt. In dieser Welt. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Teil 1 mit Ole Lagerpusch, Alice Dwyer, Anke Retzlaff, Jasper Engelhardt, Robert Dölle und vielen anderen. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Jens-Peter Harmacher. Regieassistenz Ellen Verstegen. Dramaturgie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen 2022.